Ausländische Gäste, darunter eine Delegation des buddhistischen Kreises in Japan, legten am 29. Oktober an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor.